I'm so overwhelmed with what God is doing in this world. Ich bin so überwältigt mit was Gott in dieser Welt tut. Yesterday my wife sent me a message. Und gestern hat mir meine Frau eine Nachricht gesendet. And I hope you people don't misunderstand that. Also ich hoffe, ihr Leute, ihr versteht das richtig. And you know, Debbie is still away. She's down drown. Aber Debbie ist immer noch fort. Sie ist in San Juan. And things didn't work out the way we planned. So anyhow, that's why she's away so much longer. Und die Dinge sind nicht so gelaufen dort, wie wir es gedacht haben, und deshalb ist sie viel länger fort, als wir gedacht haben. But yesterday she sent me a message. Aber gestern hat sie mir eine Nachricht gesendet. And she said to me, "Sweetheart, I was listening to Patricia King." Und sie hat mir gesagt, Liebling, ich habe Patricia King gehört. And I don't know if you know Patricia King. Und ich weiß nicht, ob ihr Patricia King kennt, ob ihr wisst, wer das ist. But in my understanding, Patricia is probably one of the most accurate prophetic voices of this day. Aber in meinem Verständnis ist Patricia King einer der genauesten prophetischen Stimmen dieser Zeit. In the last year, unfortunately, a lot of the prophetic voices in America have made a real mess. Und leider haben in den letzten Jahren ein paar prophetischen Stimmen von Amerika wirklich ein riesen Durcheinander gemacht. And a lot of them had to publicly apologize. Und viele davon mussten öffentlich um Vergebung bitten. Unfortunate. I'm going to take the comments off because I want to see Matthias's beautiful face. Ich werde die Kommentare daraus nehmen, weil ich möchte das wunderschöne Gesicht von Matteo sehen. And unfortunately, some of them, you know, tried to excuse why they got it so wrong. Und leider haben ein paar von diesen Stimmen versucht zu erklären, wieso sie so falsch waren. One of the very great prophetic voices that's connected to Lou Engel quit the ministry and closed it down. Und eine der großen prophetischen Stimmen, die mit Lou Engel connected waren, haben ihren Dienst geschlossen, aufgehört. And I think in what everything that I know, the greatest humility was shown by a young man called Jean Bolt. Und ich denke, also in meiner Sicht ist einer der größten Demut, der jemand gezeigt hat, von einem Mann mit dem Namen Jean Pauls. That's right. He's very, very strong in the supernatural and the prophetic. Er ist sehr, sehr stark im prophetischen und übernatürlichen. He's also very connected to people like Bill Johnson. Und er ist auch sehr verbunden mit Leuten wie Bill Johnson. But when he apologized, I was very, very happy. Aber ich war sehr, sehr glücklich, die Art und Weise, wie er um Vergebung gebeten hat. He simply said, "Guys, I messed up. I prophesied wrong." Weil er ganz einfach sagte, hey Leute, ich habe ein Durcheinander gemacht, ich habe falsch prophezeit. Das war nicht richtig, was ich da sagte. I ask forgiveness. Und ich bitte um Vergebung. I need to learn. Ich muss noch lernen. Walk in the prophetic. Ich muss noch weiter lernen, wie man im Prophetischen geht. And he said, "And I have realized that what is the most important thing now is just to stay close to Jesus." Und er hat gesagt, und das Wichtigste, was ich realisiert habe, ist, dass es so wichtig ist, einfach ganz nahe bei Jesus zu bleiben. Just to work on my relationship with Jesus. Einfach in dieser Beziehung mit Jesus zu wachsen. And I applaud him for that, I really do. Und ich bewundere ihn für das. Ich finde das genial, wirklich. Patricia King is a Canadian woman who's been in ministry for decades. Und Patricia King ist eine Kanadierin, die schon seit Jahrzehnten im Dienst steht. Who has a very established prophetic ministry. Und sie hat ein sehr etabliertes prophetischen Dienst. And Debbie said to me yesterday, "Sweetheart, I was watching her and she's prophesying all the things that you've been declaring over the last few years." Und Debbie hat mir gesagt, ich habe sie geschaut und sie hat all dies prophezeit, was du auch prophezeit hast in diesen letzten Jahren. She's telling the people of God, you must be prepared because it will not get better, it is going to get worse. Sie sagt dem Volk Gottes, hey Leute, ihr müsst vorbereitet sein, weil es wird nicht besser werden, es wird schlimmer werden. Listen to me, my friend. Und hört mir zu, meine Freunde. If ever there was a time where we've got to make sure that we stay close to Jesus, it is now. Wenn es je eine Zeit gab, in der wir sicherstellen mussten, dass wir nahe bei Jesus bleiben, dann ist die Zeit jetzt. This is the time that we have to understand that our closeness, our unity with Christ is what is key to everything. Es ist die Zeit jetzt, wo wir verstehen müssen, dass diese Beziehung, diese Nähe zu Jesus ist der Schlüssel, ist so wichtig für diese Zeit, in der wir leben. Look, I want to tell you something. Und ich möchte euch etwas sagen. If you are a married person, wenn du eine verheiratete Person bist, the Bible says this. Dann sagt die Bibel das. You are one flesh with your partner. You are one, like one. Du bist ein Fleisch mit der anderen Person. Ihr seid eins. Matthäus did a really, really great life that I watched last week about marriage. It was very good. Und letzte Woche hat Matteo ein wunderbares Live gemacht auf Instagram über Ehe. Und da war ich auch dabei. Ich habe es geschaut und das war genial. I want to ask a question. Und ich möchte eine Frage stellen. How many married couples do you know that live a marriage that you say, oh my goodness, I would love to have a marriage like this? Wie viele verheiratete Paare kennst du, die eine Ehe haben, wo du von außen sagst, wow, so eine Ehe möchte ich auch haben. Das ist so etwas, wie ich möchte. I know people all over the world and I don't know many. Und ich kenne Leute auf der ganzen Welt, aber ich kenne nicht viele davon. The truth is, I do not know many couples, even in the Christian world, where I would say, man, that's the marriage that I think is incredible. Und um ganz ehrlich zu sein, kenne ich nicht viele Ehen, sogar in der christlichen Welt, wo ich sagen könnte, wow, so eine Ehe möchte ich auch haben. So what happens? So was ist passiert? Yes. It is a spiritual truth and reality that husband and wife are one, yet very few experience the day-to-day intimacy. Es ist eine geistliche Wahrheit, dass Mann und Frau eins sind in der Ehe, aber ganz wenige erleben diese Realität. But Ephesians chapter 5 tells us this. Aber Hebräer Kapitel 5 sagt uns dies. That marriage is only a picture of Jesus and us, the church. Dass die Ehe nur ein Bild ist von uns, die Gemeinde und Christus ist. So what is happening today with Christ and most Christians? Also was passiert heute mit Christus und den meisten der Christen? Even though it is a spiritual reality that they are one, very few experience intimacy. Auch wenn es eine geistliche Realität ist, dass sie eigentlich eins sind, sind es ganz wenige, die diese Realität wirklich erleben und erfahren in ihrem Leben. Und 1. Korinther 6 sagt uns, dass wenn wir Christus gehören, dann sind wir einen Geist mit ihm. Now, look at this. So the Bible tells us that he who belongs to the Lord is one spirit with him. Also schaut mal, die Bibel sagt, wenn wir zu Christus gehören, dann sind wir einen Geist mit ihm. So you and Jesus are a perfect unity. Why don't we experience intimacy? Also das heißt, du und Jesus, du bist ein Geist mit ihm. Wieso erleben wir diese Intimität nicht? You know, I was sitting in my chair here this morning and I was just meditating, spending time with the Lord. Heute Morgen saß ich auf meinem Stuhl und ich habe Zeit mit dem Herrn verbracht, habe einfach Bibel gelesen, meditiert. And I was thinking about most Christian life and how the church is today. Und ich habe darüber nachgedacht, wie die meisten Christen heute leben und wie die Gemeinde heute ist. If there is anything missing today in the church, it is this passionate, deep, unique intimacy with our Jesus. Und wenn wir etwas vermissen in unserem Leben und der Gemeinde, dann ist es diese innige, tiefe Beziehung mit Jesus. Most Christians don't even know how to be intimate with Jesus. Und die meisten Christen wissen nicht einmal, wie sie Intimität leben when können they have mit a problem, Jesus. They run to the pastor, to the friend, to the social media, to everyone to fix the problem. They don't even know how to connect with Jesus. Und wenn sie ein Problem haben, dann rennen sie zu ihrem Pastor, zu ihren Freunden, zu Social Media oder sonst irgendwo. Und weil sie nicht wissen, wie mit Jesus in Verbindung treten, wie sich auf ihn ausrichten. Look at Genesis chapter 3. Und schau mal im 1. Mose Kapitel 3. No, I've been thinking a lot about what happened there. Und ich habe viel darüber nachgedacht, was dort passiert ist. So what happened when Adam and Eve sinned? Also was ist passiert, als Adam und Eva gesündigt haben? Something happened immediately and then they responded immediately. Etwas ist sofort passiert, geschehen und sie haben auch sofort darauf geantwortet, auf das, was geschehen ist. And then God came in the picture and God also did something. Und dann kam Gott in das Bild und er hat auch etwas gemacht. A pattern was established right there by Adam and Eve that continues today in the lives of the Christians. Und ein Muster wurde damals etabliert, ein Muster, das bis heute weitergeht im Leben vieler Christen. But it's not supposed to be because the cross changed everything. Aber dieses Muster sollte nicht mehr da sein, weil das Kreuz hat alles verändert. You know, one of the most shocking things to me in Christianity is this. Und wisst ihr, eines der schockierendsten Dinge im christlichen Leben that ist dies. Christians live like the cross never happened. Dass viele Christen so leben, wie das Kreuz nie da gewesen wäre, wie das am Kreuz or nicht geschehen like wäre. The cross has done nothing else but save us and get us to heaven. Oder sie leben so, wie das Kreuz nichts anderes gemacht hätte, als uns zu erretten und dass wir in den Himmel kommen. So either they live like the cross never happened, or they have diminished the cross to a tiny little part of it. Also entweder leben sie so, wie das Kreuz nie da gewesen wäre, wie das am Kreuz nicht passiert wäre, oder sie minimieren das, was geschehen ist, zu einem Minimum, zu einem wirklich etwas Kleinem, das keine Kraft hat. And this is, I believe, it's one of the biggest successes of the devil. Und ich glaube, das ist einer der größten Erfolge vom Teufel. We talk about spiritual warfare and resistance of the devil. Und wir reden da über geistlichen Kampf und wir reden über, wie der Teufel Sachen verhindert und we so. Give the devil credit for things that have nothing to do with him. Und wir sagen, der Teufel habe etwas gemacht, wo er gar nie darin war, eigentlich. We drive to an encounter, we drive to a conference and the car breaks down. We call it resistance of the devil. Und wir fahren zu einer Konferenz und auf einmal haben wir da eine Panne und wir sagen, dass das das Werk vom Teufel ist. It has nothing to do with the devil. It's a simple car that broke down. Aber das hat doch nichts mit dem Teufel zu tun, denn das ist ein einfaches Auto, das ein Problem hat. If it was the devil, all you have to say, devil, go, and your car would run again. Weil wenn das wirklich der Teufel gewesen wäre, dann hätte man einfach sagen können, okay, Teufel, verschwinde von hier, und das Auto hätte wieder funktioniert. It's ridiculous the things we've accredited to the devil. Es ist unglaublich, für was wir alles dem Teufel die Schuld geben. And we have missed what he really does and how he really works. Und wir haben verpasst zu sehen, was er wirklich macht und wie er wirklich die Dinge tut, auf welche Art und Weise. 2 Corinthians 11, verse 3 is a scripture that has gripped my heart so powerfully 4 years ago. Und vor 4 Jahren da hat eine Schriftstelle mich so sehr berührt, und zwar im 2. Korinther 11,3. Look, here the Apostle Paul says this. Und schaut, hier sagt der Apostel Paulus But dies. But I fear lest somehow, as the serpent has deceived Eve by his craftiness, so your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Christ at the cross made everything so simple, my friend. Christus am Kreuz hat alles so einfach gemacht, mein Freund. So what happens? Und was ist passiert? We live in the same way that Adam and Eve lived after they sinned. Wir leben auf die gleiche Art und Weise, wie Adam und Eva gelebt haben, nachdem sie gesündigt haben. The cross made things so simple. Aber das Kreuz hat alles so einfach gemacht. And one of the greatest successes of the devil is not to break your car, because that's not even him. Und eines der größten Erfolge vom Teufel ist nicht, dass er dein Auto kaputt macht, sondern das ist nicht mal er. Das hat nicht mal er gemacht. It's not to take your job. Und es ist auch nicht, dass er dir deine Arbeit wegnimmt. It's not to destroy your marriage. Und es ist auch nicht, dass er deine Ehe zerstört. Your marriage is bad because you haven't learned to live the way you're supposed to live. deiner Ehe geht es nicht gut, weil du nicht gelernt hast, wie man eine Ehe führt, wie es gesund ist, eine Ehe zu führen. If you believe that's the devil who is destroying your marriage, wenn du glaubst, dass der Teufel deine Ehe zerstört, I have a question. Dann habe ich eine Frage. How come that there are atheists who don't even believe in God who have got great marriages? Wieso gibt es Atheisten, die überhaupt nicht an Gott glauben, die aber eine wunderbare Ehe haben? You really think the devil would have the power? He has more power over you, a Christian, than he has over a non-Christian? Glaubt ihr wirklich, dass der Teufel diese Autorität hätte und dass er mehr Autorität hat über das Leben der Christen als der Nicht-Christen? Of course not. Sicher nicht. They are just smart enough to live right and be so stupid to live wrong and blame it on the devil. Sie sind einfach schlau genug, um richtig zu leben und gute Resultate zu haben, und wir sind blöd genug, um nicht richtig zu leben und geben dann dem Teufel die Schuld. So what happened in the garden? Und schau, was im Garten Eden passiert ist. After man sinned, here is the first thing that the Bible says what happened. Nachdem die Menschen sündigten, hier ist das erste, was die Bibel sagt, was da geschehen ist. Look at verse 6. She also gave to her husband with her and he ate. Schreiben Vers 6. Im 1. Mose 3, Vers 6. Und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. What was the first thing that the Bible says happened after they ate? Und was ist das Erste, was passiert war, nachdem sie gegessen hat? Was sagt die Bibel? Then the eyes of both of them were opened and they knew that they were naked. In Vers 7, da wurden ihnen beide die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. And they sewed fig leaves together and made themselves covering. Und sie banden sich Feigenblätter und machten sich Schürze. Look at this. Schaut mal da. My first question that I have for you is this. Die erste Frage, die ich für euch habe, ist diese. Nothing really changed, only their perception changed. Es hat sich ja nichts wirklich geändert, außer ihre Wahrnehmung. They were naked before. Und weil sie waren ja schon vorher nackt. And they were fine with it. Und es war okay für sie. Now they perceived it. Suddenly they were not fine with it. Aber jetzt auf einmal, wo ihre Wahrnehmung sich geändert hat, war es nicht mehr okay für sie. Let me ask you a question. Und ich möchte euch eine Frage stellen. If you and your wife, or you and your husband, are the only people that exist in the entire world. Wenn du und deine Ehefrau oder dein Ehemann die einzigen Personen auf der ganzen Welt wärt, is it a problem if you're naked? Wäre es ein Problem, wenn ihr nackt wärt? So, when your partner goes to take a shower, do they take a shower with a bathing suit because they don't want you to see them naked? Oder wenn dein Partner eine Dusche nimmt, zieht dann der Partner ein Bikini oder Badehose an, weil es ein Problem wäre, wenn du ihn nackt sehen würdest? Nein, sicher nicht. There was nobody in the whole world. What was the problem with a husband and a wife being naked if there is nobody else? Da gab es ja keiner auf der ganzen Welt. Sie waren die Einzigen. Was war denn das Problem, dass sie beide nackt waren? You know what happened? Wisst ihr, was passiert ist? Then changed the perception. Die Sünde hat die Wahrnehmung verändert. The problem was not them being naked. The problem is now they had a perception of good and evil. Das Problem war nicht, dass sie nackt waren, sondern dass sie jetzt eine Wahrnehmung hatten, was gut und schlecht ist. Du bem e do mal, ne? And the terrible problem is because they ate from the tree of the knowledge of good and evil, they now judged it wrong. Und das größte Problem war, weil sie jetzt vom Baum der vom Erkenntnis vom Guten und Bösen gegessen hatten, haben sie jetzt gerichtet, was gut und was schlecht sei. But it was not wrong. It was nothing wrong with them two being naked. Aber es war ja nicht schlecht. Da gab es nichts Falsches, dass sie da nackt waren. Sin will always change your perception of how things really are. Aber die Sünde wird immer die Wahrnehmung verändern von wie die Dinge sind und wie wir sie sehen. What have we done until today? Was haben wir bis heute gemacht? Every day the church eats from the tree of the knowledge of good and evil. Jeden Tag ist die Gemeinde vom Baum der Erkenntnis vom Guten und Bösen. Don't make a tattoo, it's bad. Du darfst kein Tattoo machen, das ist schlecht. Don't drink a beer, it's bad. Und du darfst kein Bier trinken, das ist auch schlecht. So, to drink a beer is bad, but to overeat and destroy the temple of the Holy Spirit is fine, as long as it's rice and beans and meat. Also ist es wirklich so, dass ein Bier zu trinken schlecht ist, aber viel zu viel Essen und Reis und Bohnen und Fleisch zu essen jeden Tag ist keine Sünde? Think how every day we are driven by the knowledge of good and evil. Denk einmal nach, wie wir jeden Tag von diesem Erkenntnis von Guten und Bösen getrieben sind. But that's not supposed to be like this. Aber es sollte doch gar nicht so sein. And then the thing that was even worse happened. Und dann ist etwas passiert, was noch schlimmer ist. What was the worst reaction that they could have done when they perceived that they were naked? Was war die schlimmste Reaktion, die schlimmste Handlung, die sie nehmen konnte, als sie realisiert haben, dass sie nackt waren? They added religious works to fix their problem. Sie haben religiöse Werke dazu getan, um das Problem zu lösen. They took fig leaves and covered their own nakedness. Sie haben Feigenblätter genommen, um ihre Nacktheit zu decken. And we know that God didn't accept that. Und wir wissen, dass Gott das nicht so akzeptiert hat. That's the very first thing the Bible says they did when they perceived they were naked. Und das ist das Erste, was die Bibel sagt, was sie getan haben, als sie wahrgenommen haben, dass sie nackt waren. Do you know what is one of the humongous problems today among Christians? Wisst ihr, was eines der größten Probleme unter Christen ist heute? Besides judging between good and evil every day. Außer zwischen gut und schlecht zu richten jeden Tag. To make our own fig leaves close every single day. Dass wir uns täglich unsere eigene Kleider aus Feigenblättern machen. We can't live honest and we can't live real. Weil wir schaffen es einfach nicht, echt und real zu leben. So what do we do? Also was machen wir? We cover ourselves and pretend the problem is solved. Wir decken uns selbst ab und spielen uns vor, dass das Problem gelöst sei. So what happens through this? Was passiert dann? Even though we are one with the Lord, we never experience true intimacy. Auch wenn wir eigentlich eins wären mit dem Herrn, erfahren wir nie diese echte, wahre Intimität mit ihm. You see, God asked them several questions. Aber schaut, Gott hat ihnen ein paar Fragen gestellt. Where are you? Wo seid ihr? My friend, God never asks a question because he would like information. God knows everything. Aber mein Freund, Gott wird nie Fragen stellen, weil er Informationen möchte, weil er weiß ja schon alles. I learned this about 40 years ago. Und ich habe dies vor ungefähr 40 Jahren gelernt. But the Lord asked me this question. Als der Herr mir diese Frage gestellt hat. Reinhard, if you're never allowed to preach another message, will you love me the same way? Reinhard, wenn du nie mehr erlaubt wärst, eine weitere Botschaft zu predigen, würdest du mich immer noch gleich lieben wie jetzt? When God said that to me, I knew God did not want an information or a response. Und als Gott mir diese Frage gestellt hatte, da wusste ich, dass Gott nicht einfach eine Information oder eine Antwort wollte. Every question God asks you is a mirror that makes you look into your own heart. Weil jede einzelne Frage, die Gott dir stellt, ist ein Spiegel in dein eigenes Herz hinein. So I've learned never to answer God's questions. Und so habe ich gelernt, nie diese Fragen von Gott zu beantworten. Look into the mirror of my own heart and fix it there. Aber in diesen Spiegel von meinem eigenen Herz zu schauen und das dort zu lösen. You see, God knew where Adam was. Also schaut, Gott wusste, wo das Adam war. But Adam responded, which was the wrong thing to do. Aber Adam hat geantwortet und das war das Falsche, das er tat. God asked several questions. Und Gott hatte ein paar Fragen gestellt. So, every response they gave was wrong. Und jede einzelne Antwort, die sie dir gaben, war falsch. Excuse, shifting the blame. Entschuldigungen, den Fehler abschieben. Running away, hiding. Wegrennen, sich verstecken. Look at this, even there in the Garden of Eden, Jesus already elevated the new covenant. Aber schaut mal dort, im Garten Eden selber hat Jesus schon den neuen Bund hochgehoben. He lifted up? Yeah, yeah, he established. Also hat den neuen Bund schon etabliert, im Garten Eden. God said, listen, it's gonna be resolved. Weil Gott hat gesagt, hey, hört zu, das wird gelöst werden. You don't have to resolve it, I will do it. Ihr müsst es nicht selber lösen, ich werde es lösen. God killed the lamb and gave them clothes. Und Gott hat das Lamm geschlachtet und hat ihnen die Kleidung gegeben. which points to Jesus and the cross. Und das zeigt ja auch auf Jesus, auf das Kreuz hin. God says there will be enemy between you and the woman and the serpent, and the head shall be crushed, which again points to the cross. Und es sagt ja auch, dass deine Feindschaft sein wird zwischen der Schlange und der Frau und dass sei ihr Kopf zertrampelt werden wird. Und das zeigt auch wieder zum Kreuz hin. So right there Jesus said, listen, you are not supposed to fix the problem, the cross makes the difference. Und da sagt Gott schon, hey, ihr müsst dieses Problem nicht lösen, weil das Kreuz wird es lösen. Jesus wird es lösen am Kreuz. So what do we do today? Was tun wir heutzutage? We sin and we cover ourselves with fig leaves. Wir sündigen und dann decken wir uns zu mit Feigenblätter. So the church has turned into one big institution full of hypocrisy. Und so hat sich die Gemeinde in eine riesige Institution voller Heuchler verwandelt. Why? Wieso? Weshalb? Because we still are so convinced that, oh my God, I'm naked, I feel guilt, I feel shame, I have to cover that. Weil wir immer noch so überzeugt sind, oh nein, ich bin nackt, ich schäme mich, ich muss mich zudecken, das geht gar nicht. So we live in constant pretense. Und so leben wir in dieser kontinuierlichen Täuschung, Vortäuschung. What happens when we live in constant pretense? Und was passiert, wenn wir immer wieder etwas vortäuschen, die ganze Zeit vortäuschen? Intimacy can never be experienced. Intimität kann nicht stattfinden. So you and Christ are one. Also du und Christus seid eins. Just like you and your spouse. Genauso wie du und dein Partner, dein Ehemann, deine Ehefrau. How can you and your spouse experience intimacy if you constantly pretend that you're better than you really are? Aber wie können du und dein Partner diese Intimität leben, wenn ihr beide immer versucht vorzutäuschen, dass ihr besser seid, als ihr wirklich seid? What would happen? And this is my dream, people. Und was würde passieren? Und das ist mein Traum, Leute. If there would be a true church of Jesus Christ, wenn es da eine wahre Gemeinde von Jesus Christus gäbe, that doesn't make fig leaves, die keine Feigenblätter produziert, that says, oops, I screwed up, sondern die sagen kann, oh, ich habe versagt. Jesus, I really need the cross. Jesus, ich brauche dein Kreuz. I thank you for the blood. Und ich danke dir für das Kreuz. Without you, I'm nothing, but thank you that with you I can do everything. Ohne dich wäre ich nichts, aber danke, weil mit dir kann ich alles. You know, that's what I'm teaching my son Clayton. Und wisst ihr, das ist das, was ich meinen Sohn Clayton lehre. I said, Clayton, I really don't care how many times and how much you screw up. I don't care. Ich sage ihm, Clayton, es ist mir egal, wie viele Male du versagst oder einen Fehler machst. Listen, you're a teenager. Whatever you do wrong, that's what you do wrong. Hör zu, du bist ein Teenager und alles, was du falsch machst, gehört zu deinem Wachstum. Here is what is important. Aber hier ist, was so wichtig ist. Don't pretend. Täusche nichts vor. Don't hide. Versteck dich nicht. Don't shift the blame. Schiebe den Fehler nicht ab. Say, Dad. Aber sag, Papi, Papa. I screwed up. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe versagt. I will put my arms around you. I will embrace you and I will say, son, that's okay. We'll fix it. Und dann werde ich dich umarmen, werde ich meine Arme um dich legen und sagen, Sohn, das ist okay. Wir werden das Problem zusammen lösen. And then we look at the cross. Und dann schauen wir aufs Kreuz, zum Kreuz. We appropriate the wonderful forgiveness of the blood of Jesus. Und nehmen diese wunderbare Vergebung, die im Blut Jesus Christus liegt, an. And we trust his finished work of the cross. Und wir glauben, wir vertrauen diesem verbrachten Werk am Kreuz. Because we don't trust the cross, we all run around from morning till night with our fig leaves, which I'm so tired of. Aber weil wir diesem wunderbaren Kreuz nicht vertrauen, weil wir das nicht annehmen, rennen wir vom Morgen bis am Abend umher mit diesen Feigenblättern um uns. Und ich bin so müde von diesem Ganzen. So what happens? Und was passiert? Because we feel so terrible that we are naked, we're gonna have to fix this. Weil wir uns so schlimm fühlen, weil wir so nackt sind, versuchen wir das selber zu lösen und so Lösungen zu finden. Und was tun wir? We live our lives throughout the week. Wir leben unser Leben durch die Woche. And then once or twice a week, when we go to a building which we call church. Und dann einmal oder zweimal die Woche gehen wir in an einen Ort, den wir Gemeinde nennen. We put on our nice dress of fig leaves. Und dann ziehen wir uns schön an mit diesen Feigenblättern. We walk into the building, shake somebody's hand and put a smile on our face. Und dann gehen wir in dieses Gebäude rein und schütteln jemanden die Hände mit diesem schönen Lächeln. How are you? Wie geht es dir? Fine. Ja, es geht gut, danke. Alles gut. You know, in reality, under our fig leaves, we know there's shame, there's embarrassment, there is nakedness, but I have to hide this. Aber wisst ihr, unter unserer Kleidung von Feigenblättern, da wissen wir, da ist Scham und Sünde und diese Nacktheit, aber wir versuchen das zu überdecken, etwas vorzutäuschen. Und was passiert? A pandemic hits the entire world. Da kommt eine Pandemie in die ganze Welt. And we think the devil is attacking the church. Und wir denken, dass der Teufel die Gemeinde angreift. But the gates of hell don't have any power over the church, so we don't have to worry about that. Aber die Pforte der Hölle haben ja keine Kraft über die Gemeinde, daher müssen wir da keine Angst haben davor. Do you know what this pandemic did? Aber wisst ihr, was diese Pandemie getan hat? It didn't harm the church. Es hat die Gemeinde nicht, es hat der Gemeinde But nichts getan. But it revealed the weakness of the institution that we call church. Aber es hat die Schwachheit, die Schwäche der Institution aufgedeckt, die wir Gemeinde nennen. And it brought the true church to come alive. Und es hat die wahre Gemeinde hervorgebracht, ans Leben, ins Leben gerufen. So all over the world today, we see people who are Christians who are so tired to run around with their fig leaf clothes. Also auf der ganzen Welt sehen wir Christen, die es müde sind, mit ihren Feigenblättern umherzugehen. I'm fine. Es geht mir gut. I read 3 chapters a day from the Bible. Ja, ich lese 3 Kapitel jeden Tag aus der Bibel. I fast twice a week. Und ich faste 2 Mal jede Woche. I pray this many hours a day. Und ich bete jeden Tag so und so viele Stunden. So all day long we just talk about our fig leaf clothes and we don't even point to the cross. Und wir reden den ganzen Tag über unsere schöne Kleidung aus Feigenblättern und wir richten uns nicht auf das Kreuz aus. And we don't even understand that what is between intimacy, what is the problem that hinders intimacy with Jesus is our fig leaf dress. Und wir stehen absolut nicht, dass das Problem, dass diese Intimität zwischen uns und Jesus hindert, diese Feigenblätter sind. We have learned to live in pretense with one another because that's what the church told us we have to do. Und wir haben gelernt, uns in unseren Beziehungen etwas vorzutäuschen, weil das ist das, was die Gemeinden uns gelehrt haben. Think about this. Denk mal darüber nach. If you're a leader, you always have to be fine. Wenn du ein Leiter bist, dann muss es dir ja immer gut gehen. Have to be well. Und es muss dir gut gehen. But we're not always well. Aber es geht uns ja nicht immer gut. So what do we do? Und was tun wir? The moment when other people are interacting with us, let's quickly put on our fig leaf clothes. Sobald wir in Beziehung mit anderen treten, ziehen wir diese Feigenblätter an. And when the people are gone, we sit on our couch, we lay on our bed and we realize, oh my God, I'm so naked. Und wenn die Leute dann gegangen sind, dann sitzen wir auf unserem Sofa, liegen auf unserem Bett und denken, oh wow, ich fühle mich so nackt. And people don't want to live like this anymore, and which is wonderful. I think it's wonderful. Und Leute, die wollen nicht mehr so leben. Und ich denke, das ist wunderbar, das ist genial. So what happens? Und was passiert? You only have 2 options. Wir haben nur 2 Optionen. You just don't want anything to do anymore with the church. Wir wollen überhaupt nichts mehr mit der Gemeinde zu tun haben. Or you say. Oder wir sagen. Jesus, I need to be dressed by you. Jesus, ich möchte von dir angezogen werden. You are my righteousness. Du bist meine Gerechtigkeit. Jesus, every day, oh my goodness, if it's up to me, it's really, really bad. So thank you for this to you. Jesus, jeden Tag, wenn es nur um mich gehen würde, dann würde es ganz schlimm aussehen. Aber es geht um dich und deshalb kann ich dich anziehen. Thank you. Danke. And then suddenly we actually can in practice and experience live in intimacy. Und dann auf einmal können wir ganz praktisch in dieser Intimität leben und wandeln. Then we can live like this with one another also. Und dann können wir diese Intimität auch untereinander leben. Now we don't have to hide. Und dann müssen wir uns nicht mehr verstecken. Now we don't have to run. Und wir müssen auch nicht mehr rennen, wegrennen. Don't have to shift the blame. Und wir müssen nicht mehr diesen Fehler auf jemand anderes abschieben. We can do what John tells us to do to have true fellowship. Sondern wir können das tun, was Johannes uns sagt zu machen, um wahre Intimität und Beziehung zu haben. If we walk in the light as he is in the light. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist. We have fellowship with one another. So haben wir Gemeinschaft miteinander. And the blood of Jesus Christ. Und das Blut Jesu Christi. Cleanses us from all unrighteousness. Seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Friend, this is the church that is being raised up all over the world right now. Hey Freunde, das ist die Gemeinde, die überall auf der ganzen Welt jetzt aufsteht. This is the church that I want to be part of. Und das ist die Gemeinde, bei der ich ein Teil davon no sein möchte. Tree clothes, no fig leaf clothes. Wo es keine Feigenblätter hat als Kleidung. Just the clothes of Jesus. Sondern die Kleidung von Jesus. Where we can be so honest and so open and so real. Wo wir so ehrlich und so real und so offen sein können. Listen, my friend, let me tell you something. Und hört zu, meine Freunde, ich möchte euch etwas sagen. Don't you think I'm better than you are? Denkt ja nicht, ich sei besser als ihr. I am just as naked as you are and I don't want to wear fig leaves. Ich bin genauso nackt wie ihr und ich werde keine Feigenblätter anziehen. I don't want to wear fig leaves. It's a terrible religious game that I don't want to play. Ich möchte keine Feigenblätter anziehen, weil das ist ein schreckliches religiöses Spiel, von dem ich kein Teil davon sein möchte. So, there are people in my house and I'm Reinhard. So, da gibt es Leute, die bei mir wohnen in meinem Haus und ich bin Reinhard. And I mess up. Well, there you saw my nakedness. Und wenn ich mal versage oder etwas mache, das ich nicht hätte tun sollen, dann habt ihr meine Nacktheit gesehen. I'm not supposed to do. Oh well, there you saw my nakedness. Und wenn ich etwas tue, was ich nicht hätte tun sollen, ja, dann hast du meine Nacktheit gesehen. I have to say, yep, I'm naked. Und dann muss ich sagen, ja, ich bin nackt. That's the real Reinhard. Und das ist der echte Reinhard. But I'm so glad that the cross didn't just forgive me my sin and takes me to heaven. Aber ich bin so dankbar, dass das Kreuz nicht einfach da war, um meine Sünde zu vergeben, dass ich in den Himmel komme. I'm so glad that the cross has transformed everything. Aber ich bin so dankbar, dass das Kreuz alles verändert hat. And through the finished work of the cross, I can live in intimacy with the one with whom I am already one spirit. Und dass ich durch das vollbrachte Werk am Kreuz Intimität mit jemandem leben kann, mit dem ich schon eins im Geist bin. You know, when Vinicius said to me a little while ago, und als Vinicius mir vor kurzer Zeit sagte, Reinhard, you can't do this. Reinhard, du kannst das nicht tun. I mean, you can't do this. Reinhard, du kannst das nicht tun. I said, I'm really sorry, Vinicius. I will, don't worry, I'll learn. Da habe ich gesagt, okay, aber sorg dich nicht, Vinicius. Ich lerne, es anders zu machen. So, with the community that we live here, we walk around without fig leaf clothes. Also in der Gemeinschaft, wo wir hier leben, leben wir ohne diese Kleidung von Feigenblätter. So we live free. Und wir leben frei. We don't look at this nakedness and say, ew, disgusting. Und wir schauen nicht diese Nacktheit an, die wir ineinander sehen und sagen, das ist ja schrecklich. We recognize each other, who we are in Christ. Aber wir kennen einander, wer wir in Christus sind. And we love one another unconditionally. Und wir lieben einander bedingungslos. And the things we do wrong, well, the things we do wrong, and we'll fix it. We stop doing it. Und die Dinge, die wir falsch machen, ja, die machen wir das nächste Mal besser und wir reparieren den Schaden. If you have been walking around with your fig leaf dress, pretending that you are now not naked anymore, please take it off today. Mein Freund, wenn du umhergegangen bist mit dieser Kleidung aus Feigenblätter und allen vorgetäuscht hast, dass du nicht nackt bist, dann zieh es heute noch aus. Just take it off. Zieh es einfach aus. Say, I'm so sick and tired of pretending that I'm such a great Christian, when in reality I know I'm naked. Und sag, ich mag nicht mehr etwas vorzutäuschen, vorzuspielen, dass ich so ein großartiger Christ bin oder was auch immer, und ich werde es jetzt ausziehen. And if the religious community judges it, don't worry. There is a real judge being raised up right now that doesn't judge each other. Und wenn die religiöse Institution dich jetzt richtet, dann sorg dich nicht. Da ist eine wahre Gemeinde, die aufsteht und die dich nicht richten wird. And they know. Und sie wissen. We are clothed in Christ. Unsere Kleidung ist in Christus. What happens? We have intimacy with Jesus and we have real fellowship with one another. Und was passiert dann? Wir haben Intimität mit Jesus und echte Beziehungen untereinander. Nobody can have true intimacy with the Christian brothers unless we get rid of our fig tree dress. Weil keiner, es gibt keine enge Beziehungen untereinander, außer wir sind bereit, diese Feigenblätter auszuziehen. You can't. Das geht nicht. Let's spend a little time and let the Holy Spirit do whatever he wants to do. Okay, wir werden jetzt eine kleine Zeit nehmen, wo wir den Heiligen Geist tun lassen werden, was er tun möchte. Holy Spirit, I thank you for what you're doing in this world. Heiliger Geist, wir danken dir für was du in dieser Welt tust. Redor do mundo todo. I thank you that you are getting rid of the fifth dream dress that the church is wearing. Und ich danke dir, dass du diese Feigenblätter wegnimmst, die die Gemeinde, die Christen anziehen, angezogen haben. Nós fizemos para nós mesmos. And I thank you that the result will be true holiness and true intimacy. Und ich danke dir, dass das Resultat echte Intimität und echte Heiligkeit sein wird. So Lord, we are so sorry, but we have walked around with our own fig tree dress. Und Herr, es tut uns so leid, dort wo wir mit unseren eigenen, selber gemachten Kleidung aus Feigenblättern umhergegangen sind. Hoje é baseada nessas folhas de figueira. We don't want them anymore, Lord. Und wir wollen sie nicht mehr, Herr. Essas roupas falsas. We are fine with being naked and being dressed by you and the cross. Sondern wir möchten lieber nackt sein und diese Kleidung vom Kreuz anziehen. E que precisamos ser cobertos, vestidos pela cruz de Jesus. We want intimacy with you, Jesus, so much. Wir möchten so sehr diese Intimität mit you, Jesus. Ele é tão forte. And we want true intimate fellowship with our brothers and sisters. Und wir wollen diese echten innigen Beziehungen mit unseren Geschwistern. The Lord, we declare we are naked. Então, und so, Herr, wir bekennen, wir sind nackt. Nós estamos nus. But we declare that our clothes, our dress comes from you. Aber wir bekennen, dass unsere Kleidung, die kommt von dir. Assumimos que as nossas vestes vêm do Senhor, é o Senhor quem entrega a nós. We love you so much, Jesus. Wir lieben dich so sehr, Jesus. But only because you have first conquered our hearts with your love. Aber nur weil du zuerst unsere Herzen mit deiner Liebe erobert hast. And for this we will be grateful for all eternity. Und wir werden für das in Ewigkeiten dankbar sein. So Spirit of God, we pray that right now you do whatever you want to do. Also so Geist Gottes, wir beten, dass du jetzt gerade tust, was du auch immer tun möchtest. Anything, healings, miracles, words of knowledge, whatever you want to do, Holy Spirit. Alles, was du tun willst, Wunder, Heilung oder Worte der Erkenntnis, was auch immer du möchtest. So Matthäus and I completely surrender to you. Also Matthäus und ich, wir geben uns dir jetzt ganz hin. We thank you. Und wir danken dir. Damos graças. I feel that the Holy Spirit is right now at this moment, he's touching people very, very deep in their emotional life. Und ich fühle, wie der Heilige Geist jetzt gerade Leute ganz tief in ihrem Emotionalen berührt. Lá na sensação, no seu íntimo, né? Nas suas emoções. I specifically see confusion being completely gone from people. Und ich sehe, wie ganz spezifisch Verwirrung von den Leuten weggenommen wird. Dissipados, removidos de pessoas. I see that there are people whose minds are so confused. Und ich sehe Leute, die in einer solchen Verwirrung leben. Fuse. And you've tried to get out of this confusion, but you could not. Und ihr habt schon darum gekämpft, versucht, aus dieser Verwirrung rauszukommen, aber es habt es nicht geschafft. You're going crazy. Und es hat sich schon fast so angefühlt, wie ihr verrückt werden würdet. In fact, some of you have even gone to get psychiatric and psychological help. Und ein paar von euch sind auch schon zum Psychologe oder Psychiater gegangen. Lógica para tentar resolver. It didn't help you. Aber es hat dir nicht geholfen. And I see the Holy Spirit entering into the very depth of your being. Und ich sehe, wie der Heilige Geist in die Tiefe deines Inneren kommt, deines Seins. He's saying to you. Und er sagt dir. Sie. You've never allowed me to destroy this at the root. Du hast mir nie erlaubt, dies bei den Wurzeln zu zerstören. So I want you to just surrender to me. Und ich möchte, dass du dich jetzt mir total hingibst. And I want you to allow me to go into the very depth of your being and set you free from the spirit of confusion. Und ich möchte, dass du mir erlaubst, in dein Innerstes zu kommen und dich freizusetzen von diesem Geist der Verwirrung. Posso te libertar dessa confusão. And you will have such a powerful encounter with the Holy Spirit that even your mind will be able to think clear. Und du wirst eine solche kraftvolle Begegnung mit dem Heiligen Geist haben, dass du sogar klar denken kannst. Que vocês vão finalmente conseguir pensar de maneira clara. Holy Spirit, I thank you that you love people so deeply and so much. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du die Leute so tief und so sehr liebst. Fundo por essas pessoas. You care about people who are so confused. Und du sorgst dich, du kümmerst dich um Leute, die so verwirrt sind. So I thank you that right in this very moment you're entering into the depth of their hearts. Und ich danke dir, dass du jetzt gerade in diesem Moment ins tiefste Innersten der Herzen gehst. I rebuke every spirit of confusion. Und ich weise allen Geist der Verwirrung zurück. I command bipolar to be fixed. Yep. Und ich befehle auch, dass das Bipolare geheilt sein wird. Schizophrenia to be healed. Und auch, dass Schizophrenie geheilt ist. Seja curada agora. I command mental illnesses that the doctor said you have to live with forever to be healed now. Und ich befehle auch, dass die psychische Krankheiten, die die Ärzte gesagt haben, dass ihr für immer mit ihr leben müsst, weggenommen werden jetzt, geheilt sind jetzt. Gente, agora são curadas. Be healed. Sei geheilt. God. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. God, Jesus. Mateus. Ok, Mateus, tu bist dran. Ok. A impressão que eu tenho... Den Eindruck, den ich habe... É que muitas pessoas têm medo ou vergonha de se expor, inclusive, para Jesus. Ist, dass viele Leute Angst haben oder sich schämen, sich komplett Jesus hinzugeben und zu öffnen. E isso acontece por uma distorção. Você tem uma visão errada sobre quem Deus é. Und das ist, weil du ein falsches Bild hast, wer Gott wirklich ist. Idea of how God is. Você acha que se você não se apresentar de uma maneira correta diante de Deus, ele vai te punir por isso. Und du hast das Gefühl, dass wenn du dich nicht auf eine richtige Art und Weise vor Gott präsentierst, dann wird er dich strafen dafür. E eu quero dizer para você que você está parcialmente certo. Und ich möchte dir sagen, dass du teilweise recht hast, dass es ein Stück weit so ist. Mente pune aqueles que não se apresentam perfeitamente diante dele. Weil Gott wirklich diejenigen straft, die sich nicht richtig vor ihm präsentieren. Und deshalb hat er Jesus gesendet. Jesus assumiu a sua imperfeição. Und Jesus hat alle deine, alles was du nicht perfekt machen kannst, hat er auf sich genommen. Minha. Und er hat deinen Scham auf sich genommen. Ele assumiu a sua iniquidade. Und er hat deine Sünde auf sich genommen. E Deus depositou sobre ele a ira que ele precisa depositar sobre aqueles que não se apresentam perfeitamente diante dele. Und Gott hat auf Jesus all seinen Zorn auf Jesus gelegt, der eigentlich auf dir sein sollte, wenn du dich nicht richtig vor ihm präsentierst. Quando você se apresenta diante de Deus, você... Por que que eu disse que você está parcialmente certo? Und deshalb heute, wenn du dich vor Gott präsentierst, also vor ihm stehst, você deveria ser punido pela sua imperfeição. So ist es wahr, dass du eigentlich gestraft sein solltest, dass du nicht perfekt bist. Deus é justo, ele não pode punir você por algo que já foi punido. Aber weil Gott ein gerechter Gott ist, kann er dich nicht für etwas strafen, was schon gestraft wurde. Então hoje a palavra que eu tenho para liberar para você é: não tenha medo diante de Deus. Und hör das Wort, also hör zu, was ich dir heute sage. Hab keine Angst, um vor Gott zu gehen. Rasgar as suas vestes de religiosidade. Und lass den Heiligen Geist deine religiösen Kleider ausziehen. Se apresenta exatamente como você é, na sua podridão, na sua mente. Und komm einfach vor Gott, so wie du bist, so nackt und echt, wie du wirklich bist. Oh God, in your mind. E deixe Jesus te abraçar e te envolver com o amor genuíno dele. Und lass Jesus dich einfach umarmen und dich mit seiner echten Liebe umgeben. Ficar você e fazer com que você ande em retidão diariamente. And this will... Und das wird dich reinigen und dich in Gerechtigkeit wandeln lassen jeden Tag. Pela sua obra. Jesus, I thank you. Und Jesus, wir danken dir für dein Werk. Santo, eu peço que o Senhor conduza cada uma dessas pessoas que está nos assistindo agora. Holy Spirit, I... Heiliger Geist, ich bitte, dass du jeden einzelnen leitest, der hier am Zuhören ist. Que elas possam rasgar as suas vestes de religiosidade. Dass sie diese religiöse Kleider ausziehen können. So they're wearing. E que nós juntos possamos nos erguer como a verdadeira igreja de Jesus. Und dass wir alle zusammen wie diese wahre Gemeinde von Jesus Christus stehen können. Purificados e transformados pela sua obra redentora. Gereinigt und gerechtfertigt durch dieses Werk am Kreuz. Did you complete it? Eu cancelo agora todo medo. Und ich eliminiere oder ich lösche alle Angst aus, alle Unsicherheit. Toda barreira de intimidade. Und jede Barriere, die da diese Intimität verhindert. E eu declaro, haverá romper do Senhor em nosso meio. Und ich deklariere, dass es da ein Durchbruch vom Herr in unserer Mitte sein wird. Amen. Guys, thank you for watching us. Danke, danke, danke, liebe Leute, dass ihr uns zuschaut. Für uns assistirem. We've got more than 1,250 people. That's incredible. Und wir haben heute mehr als 1,250 Leute gehabt. Unglaublich. Tomorrow at 7, Daniel will be with me. Und morgen sehen wir uns um 7. Daniel wird mit mir sein. Stop wearing your thick leaf clothes. Also hört auf, eure Feigenblätter als Kleider anzuziehen. Be naked. Sondern sei einfach nackt in diesem Sinne. Und in Christus gekleidet. I love you guys. Ich liebe euch. Eu amo você, gente. And Matthäus, I can't wait to see you on Thursday. Und Matthäus, ich kann nicht warten, bis ich dich am Donnerstag wieder sehe. Du consegue nem esperar para me ver agora, final de semana. I'll see you Thursday. Thank you. Okay, danke. Ciao, ciao. Ciao, guys.